es macht mich viel trübsinniger noch, wenn du mir sagst, ich sei heiter und froh. Denn Sorge hat nachtschwarze Rosen. Hier im Herzen wuchert ein Rosengerank. Was rot die Am Herzen die Wurzeln, die du mir so fühlst.